Wenn Wissenschaftler neuerdings von Bewusstsein zu sprechen anfangen, machen sie unter anderem deshalb so schreckliche Fehler, weil sie immer noch an Descartes' Urteil glauben, dass Tiere nicht fühlen. Kaum zu glauben, dass Menschen sich tatsächlich so dumpf und stumpf gemacht haben. In was für Kreaturen verwandeln wir uns da, wenn wir den Schrei eines Elefanten, einer Maus oder eines Versuchskaninchens nicht mehr als Schmerzensschrei erkennen können, obwohl er dem unseren so sehr gleicht? Doch zurück zu den Dingen. Was fühlen wir, wenn wir etwas als Ding wahrnehmen oder ansehen? Wir setzen unbewusst voraus, dass ein Ding sein eigenes, gesondertes Sein hat, seine eigene Identität, die unabhängig von allem anderen ist. Das Wesen eines Dings, sein Selbst, wenn du so willst, ist gegen die Dinge in seiner Umgebung abgegrenzt. Dieses Wesen besteht unabhängig von anderen Dingen. Ein Stein ist ein Stein. Sein Steinsein ist durch nichts anderes bedingt. Wenn man einen Stein im All aussetzt, wo er keinerlei Verbindung zu irgendetwas anderem hat, ist er immer noch ein Stein und wird es vermutlich lange bleiben. Ein Baum ist ein Baum. Und wenn er auch Wasser, Sonnenlicht und Nährstoffe braucht, um leben zu können, denken wir doch im Allgemeinen, dass sein Baumsein unabhängig für sich selbst besteht. Das ideale Ding bleibt für uns allerdings doch der Stein. Denn das ist es ja, was so viele Menschen in unserer Gesellschaft zu sein glauben oder gar sein möchten, unzerstörbar und individuell, wörtlich unteilbar, wie ein Stein. Die Ansicht, dass wir in einer Welt realer Dinge leben, ist eigentlich eine ziemlich primitive Form des Denkens. Immer wenn Wissenschaftler etwas Neues entdecken, das sie erklären möchten, erfinden sie ein mit gesondertem Sein ausgestattetes Ding. Zum Beispiel ein Ding namens Phlogiston zur Erklärung der Brennbarkeit mancher Stoffe. Heute soll nun die DNA das Leben erklären. Und Neuronen sind das, was den Geist erklärt. Aber wir haben jetzt auch das, was alles erklärt. Unsichtbare Energiekrümel, die auf fotografischen Platten einen Abdruck hinterlassen. Die Quarks. Ein Ding, das vollständig von anderen Dingen und aller fremden Energie abgesondert ist, nennen die Wissenschaftler geschlossen. Ein wirklich vollständig geschlossenes Ding würde natürlich nicht im üblichen Sinn existieren. Es wäre ein Universum für sich, da nichts mit ihm kommunizieren könnte. Aber wir können uns dieses extrem vorstellen. Etwas vollständig Offenes und Durchlässiges andererseits würde auch nicht im üblichen Sinne existieren. Dieses lateinische Wort bedeutet übrigens wörtlich hervortreten. Versuch mal, dir ein tennisballförmiges Stück Luft einen Meter vor deiner Nase vorzustellen. Unterscheidet es sich irgendwie von dem tennisballförmigen Stück Luft gleich daneben? Es bringt nicht viel, diesem bisschen Luft einen Namen zu geben, nicht wahr? Es ist so vollkommen offen und durchlässig, dass es überhaupt nichts Eigenes an sich hat und wir folglich nicht sagen können, es existiere als etwas Gesondertes in der es umgebenden Luft. Aber alles Übrige zwischen diesen beiden Enden der Skala, zwischen vollkommen geschlossen und vollkommen offen, ist teils geschlossen und teils offen. Natürlich wirst du sagen. Jetzt wäre es vielleicht gut, wenn wir für diesen besonderen Aspekt der Dinge, dass sie teils geschlossen und teils offen sind, einen Namen hätten. Warum? Nun, Namen können, wie wir gesehen haben, sehr hinderlich sein, aber ein wirklich treffender Name kann auch erhellend wirken. Früher hat man gern das Wort System verwendet. Es war von geschlossenen und offenen Systemen die Rede. Und tatsächlich haben sich bei der Erforschung offener Systeme allerlei interessante neue Ideen eingestellt. Aber System ist eigentlich doch ein eher unerfreuliches Wort geworden. Es hat etwas von Autorität, Starre und Leblosigkeit. Denk nur an Schulsystem, politisches System, Strafvollzugssystem, mechanische Systeme und dergleichen. Es gibt aber einen anderen Begriff, den unser primitives Verdinglichungsdenken noch nicht ruiniert hat. Ich meine das in den 60er Jahren von Arthur Koestler vorgeschlagene Wort Holon. Abgeleitet ist dieser Begriff von dem griechischen Wort für ganz oder vollständig. Und es verweist auf die Tatsache, dass alles in unserer Welt als ein in sich geschlossenes Ganzes betrachtet werden kann. Das gilt prinzipiell sogar für eine Handvoll Luft vor deiner Nase, wenn solch eine Betrachtung in diesem Fall auch keinerlei praktischen Nutzen hätte. Der Ganzheitsaspekt eines Dings liegt also in seinem in sich Geschlossensein. Nimm beispielsweise einen meiner Rosensträucher. In gewisser Hinsicht ist er eindeutig in sich geschlossen. Ich habe ihn an diese bestimmte Stelle gepflanzt. Der eine blüht gelb, der andere rot. Der Rosenstrauch da drüben sieht irgendwie gesünder aus als dieser hier und so weiter. Er ist ein Ganzes. Andererseits ist ein Holon aber zugleich als Teil eines größeren Ganzen definiert und dadurch etwas Offenes. Der Rosenstrauch hat Verbindungen zur Erde, zum Regen, zur Sonne. Er ist auch mit dir und mir verbunden, denn wir beschneiden ihn. Bei längerer Trockenheit gießen wir ihn und im Herbst schützen wir ihn mit Stroh vor der Kälte. In diesem Sinne ist der Rosenstrauch offen. Du bist auch ein Holon. Du bist ganz, du bist eindeutig du, Vanessa. Aber du bist auch Teil der Familie Hayward, deines Freundeskreises, der Shambhala-Gemeinschaft, der Menschheit, der Gemeinschaft aller Lebewesen.